Glücklich lob ich mir die Tage, die ich lebe ohne Plage, ohne Nachricht von der Welt, die verhieß, was sie nicht hält, die ein Trug war, tumber Hohn. Na, ich ahnte früh es schon. Zweifel, Hoffnung und Verdruss gab es stets im Überfluss. Strebsam war ich, hatte Ziele, doch erreichte selten diese. Jung schon quälte mich mein Knie und die Haare wurden dünner. Ach egal, es kam noch schlimmer. Alkohol und Depression waren stets eine Option. Jetzt ist alles still und dunkel. Manchmal höre ich Gemunkel, Stimmen, wohl aus meinem Kopf. Spür die Scheiße, wie sie tropft. Ihre Wärme hüllt mich ein. Glücklich bin ich, bin allein, einsam, bin kein Wolf, ein Olm, bin kein Wolf, ein Olm. Olm, Scheiße, was reimt sich denn auf Olm? Olm? Hallo, kann mir das mal jemand sagen, was sich auf Olm reimt? Hallo? Jemanden braucht, ist niemand da, typisch. Olm, warum reimt sich da nichts drauf? Olm, Bornholm, Grottenolm, Stockholm, Stockholm. Stockholm? Was war denn das nochmal? Heißt das nicht Gehstock? Stockholm? Wie komme ich denn jetzt da drauf? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Neues Leben oder Die letzten Tage der Olme. Hörspiel von Steffen Thiemann. Das Haus! Das Haus brennt! Seht nur, es brennt! Ach Gott, jetzt auch das nicht. Wir müssen was tun. Wir können nichts tun. Was? Lassen wir es runterbrennen. Bist du verrückt? Ich gehe da jetzt rein. Wozu? Warte auf mich! Es kommt aus der Küche! Schnell, reiß die Fenster auf! Man sieht die Hand nicht vor den Augen. Der falsche Hase. Alles schwarz. Der schöne Hase. Total verbrannt. Vielleicht kann man das Schwarze abschneiden. Danke für die Einladung. Aber da ist nichts mehr zu retten. Schmeiß alles weg. Den falschen Hasen? Können wir hier nicht woanders essen? Woanders? Hier? Hier gibt es die nächsten 50 Kilometer nichts. Nicht mal einen Imbiss. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Wo bin ich? Hallo? Ist hier jemand? Warum sehe ich nichts? Dieser Gestank ist nicht auszuhalten. Dachte, ich wäre tot. Verfluchte Scheiße. Träum ich? Können Träume so stinken? Ich träumte einmal eine Fliege, die landete im Flug auf meinem Kopf. Da zog ich eine Knarre aus der Jacke und hatte, wo sie saß, an jener Stelle drauf ein Loch. Hallo? Hallo, hier ist doch jemand. Hallo? Ach so, antworten Sie doch. Hallo, wo sind Sie? Gibt's denn hier kein Licht? Dieser Ort hier erinnert mich an nichts mehr, was ich liebgewonnen glaubte. Wie kannst du hier leben? Du musst hier weg. Sofort, Mascha. Ich dachte, ihr seid gekommen, um mit mir zu feiern. Ja, das sind wir auch. Nehmen wir deinen 70. Geburtstag zum Anlass für einen Neuanfang. Was dir wichtig ist, wirst du mitnehmen. Nichts musst du zurücklassen. Aber bleiben kannst du hier nicht. Ich werde eine Spedition beauftragen. Wir können deine Sachen zuerst in der Stadt bei mir unterstellen. Dann sehen wir weiter. Wir finden etwas Passendes für dich. Hörst du? Mascha, etwas Neues, Angemessenes. Etwas, wo du geschützt bist. Irina, sag du doch auch mal was. Entschuldige bitte, aber was soll ich denn sagen? Das hier verschlägt mir die Sprache. Ich komme mir vor wie in der Wüste, im Niemandsland. Ich will jetzt zurück in die Stadt. Das wollen wir alle. Nein. Tja, was soll man da machen? Ich glaube, ich kriege eine Migräne. Wo habe ich denn meine Tabletten? Irina, bitte, fang jetzt nicht damit an. Kein Theater. Ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Tut mir leid. Die Obstbäume. Die Obstbäume? Siehst du? Sie tragen immer schlechter von Jahr zu Jahr. Manchmal brechen die Äste ab. Einfach so brechen sie ab, wenn sie nicht beschnitten werden. Aber ich habe sie nie beschnitten. Immer denke ich im Sommer, wenn es soweit ist, im Frühjahr musst du sie beschneiden. Aber woran erkenne ich das Frühjahr ohne Winter? Plötzlich tragen die Äste wieder Knospen. Ende November, 24 Grad. Wie hätte ich sie da abschneiden können? Wir finden etwas Neues für dich. Mit Garten. Sicher nicht so groß. Du wirst nichts vermissen. Es ist schade, dass Olga schon wieder losfahren will, wo sie gerade erst gekommen ist. Ne? Wir sehen uns so selten. Bleibst du noch ein bisschen länger, Irina? Hier kann man dich ja nicht allein lassen. Mascha, du hast genau verstanden, was ich gesagt habe. Sie kann nicht einfach aufstehen und sagen, haben wir alles gepackt, na dann nicht viel weg hier. So einfach ist das nicht. Das musst du mir nicht erklären. Aber eben war es ihr noch völlig gleichgültig, dass das Haus abbrennt. Keinen Finger wollte sie rühren, um es zu verhindern. Sie stand unter Schock. Das bin ich auch, wenn ich sehe, was aus allem hier geworden ist. Wenigstens mussten unsere Eltern das nicht mehr erleben. Was hatten wir früher hier für eine schöne Zeit? Die Feste, die wir gefeiert haben. Erinnert ihr euch? Das ist alles schon so lange her. Eine Ewigkeit. Mir kommt es vor, als wäre es gerade erst gewesen. Alles hat sich verändert. Manchmal denkt man, das Leben geht immer so weiter. Und man wischt die Ahnungen beiseite, schaltet die Nachrichten weg und denkt, ach, so schlimm wird es schon nicht kommen. Und dann verändert sich plötzlich alles schneller, als man es bemerkt. Und wenn man es endlich begreift, ist nichts mehr so, wie es eben noch war. Ja, wir können nichts daran ändern. Wir können nur versuchen, das Beste daraus zu machen. Ja, das Beste. Wenn man das wüsste, was das Beste ist, würde man alles anders machen? Oder trotzdem wieder genau so? Die gleichen Fehler nochmal? Wir wissen vielleicht, was wir sind, aber wir wissen nicht, was wir sein könnten. Jedenfalls ist es das Beste, wenn wir jetzt Maschas Sachen packen und verschwinden. Wieso bist du dir eigentlich immer so sicher zu wissen, was gerade richtig ist? In diesem einen speziellen Fall stellt sich die Frage gar nicht. In jedem anderen lasse ich gern mit mir diskutieren. Endlos. Wenn du dich mit ihr gegen mich verbünden willst, ist das unverantwortlich. Aber Verantwortung war dir ja immer fremd. Ach, tatsächlich. Ich erwarte, dass du mich unterstützt. Mehr nicht. Nicht mir zuliebe, sondern im Interesse unserer Schwester. Ja, streitet euch nur, wie ich das vermisst habe. Ich koche uns inzwischen einen Tee. Denkst du, nur weil du in die Politik gegangen bist, wärst du die Einzige, die so etwas wie Verantwortung für andere kennt? Soll ich es abstreiten? Oh, du hattest doch nur als Lehrerin die Schnauze voll. Von der Schule, den Schülern. Aber Minze ist alle. Und du, dein Abgang von der Bühne. Keine Flucht. Das kann man nicht vergleichen. Wieso nicht? Weil du dir immer noch einbildest, dass du für die Julia die Idealbesetzung bist? Kennst du eine bessere? etwa? Schwarzen Tee kann ich noch anbieten. Warum kannst du nicht einfach zugeben, dass dein Talent nicht gereicht hat? Talent? Als ob es darauf ankäme. Das sind doch ein paar lose Bunte. Ich hätte auch zum Film gekonnt. Lukrative Angebote gab es genug. Und das war dir bestimmt alles zu niveaulos. Mist, die Teebeutel taugen auch nichts mehr, sind zerlöchert wie eine Feinstrumpfhose. Ich will keine Rolle mehr spielen, außer meine eigene. Für mich und niemanden sonst. So ist dir wenigstens die Hauptrolle sicher. Die hat dir als Frau Lehrerin offensichtlich nicht ausgereicht. Olga hat die Schule. Sie hat ihre Schüler immer geliebt. Jedes wie ein eigenes Kind. Stimmt's, Olga? Die Schule ist eine Aufbewahrungsanstalt, eine Einübung in lebenslange Zeitverschwendung. Jetzt übertreibst. Sie hat keine Ahnung davon. Dort lernen die Kinder, die Zeit totzuschlagen. Und wenn sie das langweilt, stechen sie sich mit ihren Buntstiften die Augen aus. Ach, ist dir nur so einfach. Olga ist in die Politik gewechselt, weil sie das System verbessern, etwas verändern, Zukunft gestalten wollte. Wieso sprichst du von der Zukunft in der Vergangenheit? Mascha, ist der Tee fertig? Aber man kann ja letztlich nur wählen, werde ich Teil des Systems oder gehe ich daran kaputt oder wähle ich gar nicht. Und? Bist du nicht kaputt gegangen, Olga? Wir müssen los. Ja, wir reden zu viel. Weit über uns endlos Himmel, wo um uns alles Grüne flach ist und weit. Wege verloren, gekreuzt von Gräben, ein Gedanke als Landschaft in Linien zerteilt. Komm und klüff ein stilles Lied, zieht sanft sein Netz ganz fein und ganz dicht spinnt es dich ein. Du merkst es selber kaum, schon bist du gefangen, verloren im Traum. Hallo? Er rufe so angstvoll ins Dunkle hinein. Er fühlt sich wohl unwohl, denn er ist nicht allein. Hallo, wo seid ihr? Au! Oh, passen Sie doch auf! Können Sie nicht gucken, wo Sie hintreten? Scheiße, Idiot! Haben Sie mich erschreckt? Was wollen Sie hier? Ich? Wo sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Alles dunkel. Das sehe ich auch. Was? Aber wieso sehe ich nichts? Woher soll ich das wissen? Ich habe noch nie so klar gesehen wie hier. Hier? Dunkelheit, sie ficht mich nicht. Oft und gern verdicht ich mich. Blank mit Worten, verst ein Reim, geht mir jeder auf den Leim. Ach, da passiert es wieder. Ist das nicht wunderbar? Fantastisch! Fällt zum Dasein dir nichts ein, spinnst du einfach einen Reim. Scheiße. Psst. Was ist? Psst. Hören Sie das nicht? Wieso ist Jill eigentlich nicht hier? Jill? Bemerkst du es erst jetzt? Natürlich nicht. Aber als wir wieder ins Haus zurückkamen, war ich zu sehr abgelenkt von dem, was vorgefallen war. Und dann stank und qualmte der falsche Hase. Ach, erinnere mich nicht an den falschen Hasen. Sonja ist auch nicht hier. Sie sind beide alt genug. Wofür? Sie können da draußen nicht einfach so herumlaufen. Herumlaufen? Olga denkt, dass dein Gilles ihrer Sonja Blumen pflückt aus meinem Garten. Aber macht euch keine Sorgen. In meinem Garten blüht schon lange nichts mehr. Der Boden ist tot. Ihr wisst beide, wie gefährlich es besonders für Gilles in dieser Gegend hier ist. Absolut leichtsinnig von dir, ihn überhaupt hier rauszubringen. Siehst du keine Nachrichten? Was kümmern mich Nachrichten? Soll ich ihn verstecken? Er gehört nun mal zu mir. Olga hat doch nur Angst, dass er ihrer Sonja sein Elfenbein zeigt. Das ist nicht witzig. Worüber machst du dir Sorgen? Sonja ist kein Kind mehr. Sonja ist über 40. 38. Tatsächlich, da denkt man immer, dass die Zeit so schnell vergeht. Und dann ist das Kind erst 38. Du kannst sie nicht ewig vor der Welt beschützen. Davon verstehst du nichts. Warum? Weil ich nie eins wollte? Olga hat es besser angestellt als wir. In unseren Plänen und Vorstellungen damals kamen Kinder nicht mehr vor. Eins war schon eins zu viel. Ihr wart in eurer Freiheit so beschränkt, euch durch Kinder eingeschränkt zu fühlen. Als wir unseren Irrtum bemerkten, war es für eigene Kinder bereits zu spät. Dafür ist es nie zu spät. Nie. Unsinn. Gilles wünscht sich von mir ganz viele Kinder. Und die soll er auch bekommen. Das hättest du dir spätestens vor 20 Jahren überlegen müssen. Da irrst du dich, meine Liebe. Nein. Oh doch. Beste Olga, wir leben bereits im 21. Jahrhundert. Heute ist die Erfüllbarkeit von Wünschen lediglich eine Frage des Preises. Es gibt immer noch ethische Grenzen. Ich bitte dich. Warum soll ich jetzt dafür bestraft werden, dass Gilles vor 20 Jahren gerade erst geboren war? Das ist doch Unsinn. Unsinn ist es, überhaupt ernsthaft darüber nachzudenken. Es ist ein unbestreitbarer Vorteil unseres Alters, dass es Dinge gibt, über die man sich keine ernsthaften Gedanken mehr machen muss. Noch Tee? Warum müssen wir uns ständig streiten, als wären wir immer noch kleine, zickige Mädchen und nicht erwachsene Frauen? Sind wir das denn wirklich? Erwachsene Frauen? Ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre nie erwachsen geworden. Nie klüger, nur älter. Bin ich geworden. Das ist alles. Fehlte bloß noch, dass die Tür aufginge und unsere Eltern stünden plötzlich in der Küche. Sie würden sich freuen, uns zusammenzusehen. Ja, das würden sie. Was wollte eigentlich vorhin dieser Mann hier, Mascha? Harald? Ja, dein Besucher. Harald, ja. Ein alter Freund von meinem lieben Georg. Er kam gelegentlich hier vorbei. Aber als Georg dann plötzlich weg war, kam er noch häufiger. Er hat sich da, glaube ich, etwas vorgemacht. Mascha, kam dir eigentlich nie der Gedanke, dass ihr mit Georgs plötzlichem Verschwinden etwas zu tun haben könnte? Das ist ja mal ein verwegener Gedanke. Aber interessant. Wie kommst du denn darauf? Naja, ich meine ja nur. Harald war immer unser gemeinsamer Freund. Er schätzte Georg als Landarzt. Die waren beide zusammen im Gemeinderat aktiv. Da gab es nie wirkliche Differenzen. Kann man es deshalb ausschließen? Du siehst zu viele Krimis. Was wollte er denn von dir? Harald? Ein neues Leben. Hallo? Ist niemand hier? Hallo? Ich bin's, Harald. Mascha, bist du da? Hallo? Was brüllst du so herum? Kann ich hereinkommen? Bist du doch schon. Ich habe geklopft. Ja, und? Du hast nicht reagiert. Ich hätte schlafen können. Du hättest tot sein können. Dann hättest du auch nicht brüllen müssen. Es war nicht meine Absicht, dich zu erschrecken. Tut mir leid. Wieso hat dein polnischer Hütehund nicht angeschlagen? Hast du alles gepackt? Wenn du hier bist, weil du denkst, dass ich meine Meinung geändert habe, kannst du gleich wieder gehen. Ich dachte, du wärst jetzt soweit. Ich bleibe hier. Aber das... Ich glaub es nicht. Glaub, was du willst. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Ich nicht. In einem Monat wird alles abgestellt. Ich weiß. Kein Wasser, kein Strom, nichts mehr. Es war lange genug angekündigt, dass die Infrastruktur nicht länger aufrechtzuerhalten ist. Für die paar Alten, die in diesem Landstrich noch leben, alle sind längst weg. Ihr werdet beim nächsten Hochwasser schon ein Loch in den Deich sprengen müssen, wenn ihr mich hier weghaben wollt. Ich möchte, dass du mitkommst. Bitte. Mit mir. Ich will mit dir zusammenleben. Das weißt du. Wir beide, als Prinz und Prinzessin, in der Altersresidenz. Wirklich romantisch. Frag mich noch mal, wenn ich 100 bin. Du bekommst ein eigenes Zimmer mit separatem Zugang. Total modern. Alles altersgerecht. Total modern, altersgerecht. Was ist altersgerecht? Bekomme ich einen elektrischen Stuhl? Ich meine es ernst. Das macht dich nicht weniger komisch. Ständig ziehen hier Plünderer durch die Gegend, marodierende Banden, das weißt du. Die interessiert es nicht, ob noch eine starrsinnige Alte hinterm Ofen hockt, bevor sie das Haus auseinandernehmen. Ich bin nicht allein. Jurek passt auf. Ach was. Denkst du wirklich, er hilft dir, wenn es darauf ankommt? Bald wird er weg sein, ohne nach dir zu fragen, weil es dann für ihn hier nichts mehr zu holen gibt. Hier ist alles vorbei und tot. Ende, Schluss, aus. Na endlich. Mein ganzes Leben warte ich darauf. Und jetzt, wo Schluss sein soll, werde ich nicht gehen, weil woanders noch eine Fortsetzung gespielt wird. Ich mag keine Filme mit Überlänge. Wie du meinst. Gut, ich gehe. Aber ich gehe mit Bedauern. Ja, ich bedauere dich um deinen Verstand. Melde dich, wenn du meine Hilfe benötigst. Nummer hast du ja, Mailadresse und so weiter. Alles gelöscht. Ich bin immer für dich da. Hörst du? Immer. Mir kommen gleich die Tränen. Sei so gut und erspar mir diese Peinlichkeit und geh. Danke für den Kaffee. Pass auf, dass mein polnischer Hütehund dich nicht beißt. Läuft hier frei herum und hört leider nicht auf mich. Kann er Fremde nicht riechen, zerreißt er sie. Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! Mit nur drei Rädern fährt man ja auch nicht los. Verfluchter Hund! Klaut mir das Rad vom Auto. Also jetzt rein! Reg dich nicht so auf. Er wird es woanders benötigt haben. Mein Hinterrad? Das kann er nicht einfach so abmontieren. Kann er nicht. Wieso nicht, wenn das Auto hier herumsteht? Ich glaube, ich spinne. Ich werde verrückt. Mein Herz! Ah, meine Tropfen. Ein Arzt. Wo habe ich meine Tropfen? Du sollst den Mann vor dem Morgen nicht loben. Wir ahnen stets, was von dem Versprechen bleibt. Sehen peinliche Lügen und lange Unterhosen, die flattern im Wind, von der Sonne gebleicht. Und auf der pelzigen Zunge ein Geschmack von Übelkeit. Komm und spinn ein leises Lied, zieht um dich sein Netz ganz fein und ganz dicht hüllt es dich ein. Du spürst es selbst kaum, schon bist du gefangen, ganz lautlos ein Traum. Ja, Harald war ein Notnagel. Aber er hielt sich immer für den Hammer. Wie Männer ebenso sind. Wie hat dein Georg darauf reagiert? Georg wollte nie mit mir darüber sprechen. Auch so ein Feigling. Wie eine Idiotin hat er dich behandelt. Immer. Er hat mich geliebt. Bist du sicher? Nicht mal in der Küche durftest du etwas anfassen. Wozu? Er hat mich gerne bekocht. Ich habe ihm in der Küche nur alles durcheinander gebracht. Alles anbrennen lässt du ja heute noch. Als er pensioniert wurde, hat er seine Praxis an einen Kollegen abgegeben. Ich dachte noch, jetzt haben wir mehr Zeit füreinander. Dann ist er gegangen. Ohne ein Wort, ohne sich zu verabschieden. Nichts. Olga drängte mich, eine Suchmeldung aufzugeben. Solange kein krimineller Tatbestand vorliegt, unternimmt die Polizei nichts. Er ist für erwachsen. Kann gehen, wohin er will. Er hat sich nie mehr gemeldet. Ich wäre damals mitgegangen, egal wohin. Aber er wollte es nicht, wollte seinen Weg ohne mich, wollte allein gehen. Du hast nichts von ihm? Keine Spur? Jurek hat ihn dann gefunden. Zuerst haben wir ihn nicht erkannt. Wo? Davon hast du mir nie erzählt. Er war die ganze Zeit hier, immer in meiner Nähe. Zu komisch, nicht? Er war hier? In der Klärgrube. Er ist nie vom Hof runter. Mascha! Das ist nicht wahr. Ich wusste, dass er mich nicht alleine lässt. Na, da ist ja auch drauf geschissen. Hast du es der Polizei gemeldet? Wozu? Wozu? Ich habe die Grube seitdem nicht mehr abpumpen lassen. Kommt ja auch nicht mehr so viel rein. Kann ich mich immer mal mit ihm unterhalten, wenn mir danach ist? Manchmal antwortet er mir sogar von da unten. Hör auf mit dem Quatsch! Na, jetzt hat er ja etwas neue Gesellschaft. Hoffentlich kommen Sie da unten besser miteinander klar als hier oben. Sie konnten sich eigentlich nie wirklich riechen. Mascha, hör auf! Wo bin ich hier hingeraten? Männer scheuen sich ja immer davor, sich einmal richtig miteinander auszusprechen. Jetzt werden sie es wohl müssen. Woher kenne ich diese Stimme? Woher soll ich das wissen? Sie kommt mir bekannt vor. Ja, das bildet man sich immer ein, dass einem alles irgendwie bekannt vorkommt. Das ist normal. Aber es hat nichts zu bedeuten. Ich glaube, sie gehört einer, die ich kannte, die ich kenne. Ich bin mir nicht sicher. Manchmal denke ich auch, dass die Stimmen, die ich höre, über mich reden. Aber spielt es eine Rolle? Wächst im Hirn die eine Knolle? Oder legt ein Huhn ein Ei? Ist am Ende einerlei. Hören Sie? Es passiert einfach ständig. Ist das nicht wunderbar? Was? Es reimt sich einfach so. Das geht mir auf die Nerven. Ach, verschwinden Sie. Was soll ich? Hauen Sie ab. Sie sind auch so ein Ignorant. Wovon reden Sie? Niemand hier weiß meine Dichtung zu schätzen. Aber es juckt mich nicht. Los, weg mit Ihnen. Lassen Sie mich allein. Verschwinden Sie. Aber wo soll ich denn hin? Ich sehe ja nicht. Interessiert mich nicht. Hauen Sie ab. Gehen Sie dahin zurück, wo Sie hergekommen sind. Ja, aber wie denn? Ich weiß nicht, wo das sein soll. Georg wollte immer Kinder. Mindestens 3. Warum? Wir waren doch glücklich. Auch wenn wir es nicht immer bemerkt haben. Jetzt stellen sie das Wasser und den Strom ab. Alle sind schon lange hier weg. Alle, längst schon, leben mehr Menschen in den Städten als auf dem Land. So eine Veränderung geschieht nicht spurlos. Die Städte sind wieder zu Festungen gegen das Land und die dort herumziehenden Banden geworden. Hier draußen gibt's nur noch die Alten, die nicht in die Stadt wollen und die auch nicht sterben können, weil die medizinisch-technische Aufrüstung der Unsterblichkeit schneller voranschreitet als unser körperlicher Verfall. Ein schöner Urwald wird hier wieder entstehen. Ich höre schon die Wölfe heulen. Grün ist die Hoffnung. Stimmt's, Olga? Alle suchen immer nur das Glück. Aber wir sind unfähig, es zu erkennen. Arbeit. Eine Arbeit. Eine Aufgabe nachgehen. Das ist Glück. Arbeit ist die Wurzel allen Übels. Die Menschen müssen endlich aufhören, ihr Glück über Arbeit zu definieren. Es gibt kein Glück ohne Arbeit. Wir haben kein Recht auf Arbeit. Das hatten wir nie. Das ist doch die Wahrheit. Welche Wahrheit? Arbeit wird völlig überbewertet. Wie sehr haben unsere Eltern noch daran geglaubt, an das Glück der Arbeit? Sie haben sich an die Maschinen geklammert, durch die sie längst überflüssig geworden waren. Wir mussten es mühsam erlernen, ohne Arbeit zu leben. Man denkt, man ist überflüssig, weil man nichts tut, aber das stimmt nicht. Selbstverständlich sind wir überflüssig, alle, ob mit oder ohne Arbeit. Unsere Nutzlosigkeit ist überhaupt kein Kriterium für unsere Existenz. Das Leben ist ein sinnloser Zufall. Bitte, ich möchte jetzt keine Sinnfragen erörtern. Sowas ermüdet mich augenblicklich. Gibt es noch Tee? Wer hat denn behauptet, dass das Leben einen Sinn haben müsste? Wer behauptet sowas? Johnny Depp. Johnny Depp? Vielleicht. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Gibt es noch welche? Das Kino ist tot. Keine Zeitung, kein Internet, kein Fernsehen. Nichts. Denkst du, Mascha, du wirst von den Übeln der Welt verschont, wenn du sie ignorierst? Es reicht, wenn du hier aus dem Fenster siehst. Das ist schon lange nicht mehr die Idylle, die es übrigens nie war. Jetzt gib mir noch die Schuld, dass deine Tochter nicht ins Haus wollte, weil ich keinen Fernseher, kein WLAN besitze. Das ist etwas anderes. Das stimmt allerdings. Sonja, Schätzchen, ist etwas anderes. Du warst noch nicht hier, Irina. Ich saß mit unserer Schwester Olga und mit meinem Verehrer Harald, der ja nicht weg konnte, weil sein Auto repariert wurde, in der Küche. Da hörten wir plötzlich draußen einen irren Schrei. Olga erkannte ihn sofort. Sonja. Sie war, was ich nicht wusste, im Auto sitzen geblieben, wollte nicht ins Haus. Wir also raus. Sonja sitzt im Auto, alle Türen verriegelt und schreit wie angestochen. Olga redet auf sie ein, das Auto zu öffnen, aber das arme Kind kann ihre Mutter ja nicht hören. Es schreit viel zu laut. Dazu heult auch noch das Radio. Da fällt Olga ein, dass sie die Schlüssel in ihrer Handtasche hätte. Schicken wir also Harald los, die Tasche aus dem Haus zu holen. Nach einer Ewigkeit kommt er zurückgeschlurft. Wir hatten schon Angst, dass das Kind inzwischen an seinem eigenen Schrei erstickt. Sie stand unter Schock? Selbstverständlich. Wir also machen die Tür auf, aber das Kind schreit weiter. Starrt vor sich hin und schreit, wie angestochen. Ich hätte ihr gerne eine gescheuert, aber ich kenne ja Olga. Harald greift nun beherzt in den Wagen, um wenigstens das Radio abzuschalten. Dann schreit der Nächste. Sonja hat ihm in die Hand gebissen. Und Olga steht da, rührt sich nicht, sondern erklärt uns, wie leichtsinnig es von Harald ist, in den Wagen zu greifen. Also verklickere ich, Sonja Schätzchen, dass ich nun das Radio ausschalten und ihr alle Zähne mit einem Vorschlaghammer einzeln aus ihrer süßen Fresse schlage, sollte sie versuchen, mich zu beißen. Das hat sie kapiert. Ich schalte das Radio aus. Und als hätte ich auch ihr damit den Stecker gezogen, hört sie auf zu heulen. Ja, es war ein einziges Theater. Das war es nicht. Es stellte sich heraus, dass der Grund für ihren Anfall Jurek war. Er war ums Auto geschlichen und hatte sie wohl durch die Scheibe angestarrt. Sie konnte ja nicht wissen, dass er sich nicht für Schreckschrauben, sondern für richtige Ersatzteile interessiert. Rede nicht so über meine Tochter. Jedenfalls ließ sie sich dann überreden, mit uns ins Haus zu kommen. Ich habe nachgedacht. Sie sind noch immer hier? Ich habe nachgedacht, was das hier soll. Was? Was soll was? Ja, wir hier, unsere Existenz. Es muss doch einen Sinn haben. Warum? Ja, das ist es ja. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Da bin ich ja beruhigt. Wo willst du hin? Nachsehen, wo Sonja ist. Sie sind jetzt schon zu lange fort. Olga, bleib, bitte. Du wirst sie nicht finden, wenn sie es nicht will. Ich habe keine Ruhe. Ruf sie doch auf dem Handy an. Habe ich schon versucht. Und? Die Mailbox. Will sie ungestört sein? Lass sie. Ich mache mir wirklich langsam Sorgen. Aber das versteht ihr beide natürlich nicht. Irina empfindet ja nicht einmal so etwas wie Eifersucht. Von Sorge ganz zu schweigen. Beschimpf mich nur, wenn dich das von deiner eigenen Angst ablenkt. Manchmal spüre ich Sehnsucht danach, mich auf Vaters Schoß zu setzen. Er konnte immer alles erklären. Kein Rätsel blieb ungeklärt. Für alles hat er eine Antwort. Und in jeder Antwort steckt immer auch ein Funken Hoffnung. Alles war immer lösbar. Ja. Er war nie um eine Lüge verlegen. Er hat an seine Lügen, er hat an die menschliche Vernunft geglaubt. Für ihn waren es nie Lügen. Selbst als er starb, behauptete er, er sei nur müde und bat mich, den Wecker für ihn, wie immer, auf 7:10 zu stellen. Ich stelle immer noch den Wecker auf 7:10. Die 10 Minuten, hat er mir erklärt, brauchte zum Dösen. Bis er pünktlich aufsteht. Wovon ernähren Sie sich hier eigentlich? Das kann dauern. Was? Bis Sie Hunger kriegen. Denken Sie einfach nicht daran. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Warum? Weil wir sonst verhungern. Unsinn. Ich habe hier Grottenolme kennengelernt, die 7 Jahre ohne Nahrungsaufnahme ausgekommen sind. Grottenolme? Ja, was dachten Sie denn? Wie, was ich dachte? Dachten Sie, Sie sind etwas Besseres? Als ein Grottenolm? Jetzt verstehe ich auch, warum ich nicht sehen kann. Ich bin also wirklich blind? Glauben Sie mir, es gibt ja auch nichts zu sehen. Wir stecken in der Scheiße. Aber dafür haben wir eine enorm hohe Lebenserwartung. Scheiße, das finde ich überhaupt nicht komisch. Hören Sie auf zu lachen. Entschuldigung. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? Ja, lassen Sie mich mal überlegen. Das ist schon so ewig her. Ich glaube, ich besuchte eine Freundin. Mascha. Mascha? Ihre Schwestern waren auch zu Besuch. Olga mit ihrer grässlichen Tochter Sonja und Irina, eine gescheiterte Schauspielerin. Die kam dann auch noch mit ihrem Freund, einem Schwarzen. Jetzt erinnere ich mich langsam wieder. Ja. Irina! Mascha! Du bist schon hier. Ich habe dein Auto gar nicht auf dem Hof gesehen. Wahrscheinlich hast du es noch nicht erkannt, zwischen all den Luxuslimousinen, die du vor der Tür geparkt hast. Ja, ich sollte Jurek bitten, ein paar davon übereinander zu stapeln, damit sie nicht so viel Platz wegnehmen. Oh. Bonjour. Du bist nicht allein gekommen. Das ist mein Häuptling, Gilles. Ja, Mann. Ist er nicht süß? Gratuliere. Das ist ja die geballte Jugend. Hey, mal ehrlich, da unten in Afrika liegen die doch zu Tausenden am Strand, wie hier die Schrottkisten vor der Tür. Die lauern doch nur auf ein paar alte Fregatten, die sich für ihre fette Kohle abschleppen lassen. Hab ich gesehen im Fernsehen. Voll eklig. Sonja, bitte. Hör auf damit. Wieso denn? Lass sie. Stimmt doch. Siehste? Es ist übrigens sehr leichtsinnig, geradezu fahrlässig, hier in dieser Gegend mit einem Neger, also einem Schwarzen meine ich, aufzukreuzen. Es gibt hier Banden, die betrachten so eine Gelegenheit wie Trophäenjäger. Es hat sie hoffentlich niemand kommen sehen. Gehören Sie irgendwie zur Familie? Ich bin der Freund Ihrer Schwester Mascha. Ein Freund. Gibt es noch mehr? Jetzt passen Sie mal auf. Erstens heißt es nicht Schwarzer und Neger erst recht nicht, um das mal klarzustellen. Und zweitens finde ich solche Leute wie Sie, die so gutmeinend die Angst bedienen, die geschürt werden soll, am widerlichsten. Ich verachte Feigheit. Tante, der Krieger da ist doch mindestens schlappe 30 Jahre jünger als du. Danke, aber es sind fast 40. Wahrscheinlich waren Sie lange nicht mehr hier, dass Sie die Gefahr, in die Sie sich und Ihren Freund und auch Ihre Schwestern bringen, so leichtsinnig unterschätzen. Was denken Sie, warum Mascha diesem Jurek, oder wie er eigentlich heißt, mit seinem Autoschrott den Hof überlässt, obwohl die kaum ein Wort miteinander wechseln können? Sprache ist immer hinderlich. Eine Anhäufung von Missverständnissen. Das mag ja Ihre Ansicht sein, aber sie duldet ihn hier nur, weil er sie vor marodierenden Banden schützt. Unerträglich, wie Sie versuchen, die Situation zu dramatisieren. Abscheulich. Jeder hat seine Beschäftigung. Was geht Sie das eigentlich an? Wisst ihr, was Sie in Afrika mit den alten Säcken machen? Sie werfen sie in einen Topf und essen sie auf. So einfach ist das. Sonja, bitte. Ach ja, in Afrika ist alles nicht so furchtbar kompliziert wie hier. Mascha, ich versuche doch nur, deine Schwester darauf hinzuweisen, wie gefährlich es ist, hier in dieser Gegend mit einem Schwarzen, als Afrikaner meine ich, aufzukreuzen. Wer ist dieser Mensch? Ist er hier der Gauleiter? Das ist unerhört. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Musst du wirklich nicht. Das Rad ist angeschraubt. Du kannst fahren. Oh, danke. Wunderbar. Ich hoffe, du hattest keine Unkosten. Frag Jurek, was du ihm schuldest. Was? Ich soll was? Dachtest du, so eine Reparatur ist umsonst? Das ist jetzt ein Witz, stimmt's? Vielleicht lässt er ja mit sich über den Preis verhandeln. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja unglaublich. Meine Schwester hat ihr Auto reparieren lassen und jetzt wollen Sie dafür nicht bezahlen? Also bitte halten Sie sich da raus. Ja, bitte, danke. Na, das ist doch wohl das Normalste auf der Welt. Nichts werde ich. Gib mir meinen Schlüssel. Die Schlüssel hat Jurek. Oh. Oh, verdammt. Mein Herz, meine Tropfen. Jurek! Alte Männer sind wirklich unappetitlich. Sonja, bitte. Mama, du bist echt langweilig. Was passierte dann? Ich war kaum vom Hof gefahren, da fielen plötzlich Schüsse. Einfach so, aus dem Nichts. Was ist das? Scheiße. Was ist? Was habt ihr? Hast du das nicht gehört? Dimo. Setz dich wieder hin, Gilles. Sind normal, Sir? Sit down. Da. Schon wieder. Oh mein Gott. Was ist hier los? Vielleicht der Jäger. Das war ganz bestimmt kein Jäger. Scheiße, ich will hier weg. Woher soll ich wissen, wer da draußen herumschießt? Manchmal sind es nur Kinder. Kinder? Ja. Oder junge Männer. Die spielen nur. Die üben in den leerstehenden Orten Häuserkampf. Solange sie nur untereinander herumballern, kümmert es niemand. Was ist, Gilles? Mach mich jetzt nicht nervös. Oh, was hat die Backen? Woher soll ich wissen, was hier los ist? Sieht aus, als hätte Othello Angst bekommen. Sieht niedlich aus, wenn sich in seinem Gesicht alles so aufbläht. Die Nasenflügel, die Augen, alles zittert. Bestimmt kann er mit den Ohren wackeln. Süß. Er kann noch viel mehr. Da würdest du schon in Ohnmacht fallen, wenn du es dir nur vorzustellen versuchst. Da hast du es natürlich einfacher. Du musst nur die Frequenz an deinem Herzschrittmacher erhöhen, damit dir schwindlig wird. Sonja! Ist doch wahr. Da kommt ein Auto. Das ist Jureks Wagen. Er zieht ein anderes Auto hinter sich her. Nicht, dass etwas passiert ist. Jurek, was ist los? Oh mein Gott, die Frage hat sich wohl erübrigt. Verfluchter Mist. Ein Unfall? Das Auto ist durchlöchert, wie ein Sieb. Wer ist der Fahrer? Er hat eben unseren Hof verlassen. Du meinst... Ja, Harald. Aber wieso? Wer macht so etwas? Schaff ihn weg, Jurek. Er soll ihn wegschaffen? Nichts mehr zu retten. Mir ist so elend. Wer tut sowas? Kinder. Kinder? Die wollen nur spielen. Nein. Wir müssen die Polizei holen. Ja, wozu? Wird er dadurch wieder lebendig? Mascha, das ist nicht dein Ernst, das ist... Scheiße, ich will jetzt hier weg, sofort. Schrecklich, bin ich in Afrika? Mascha, ich werde dieses Haus, diesen Hof nicht mehr ohne dich verlassen. Oh, ich glaube, es qualmt. Das Haus! Es brennt! Der falsche Hase! Wer kann die Schrift in den Fugen lesen? Doppelt gebrannt, liegt Stein auf Stein, der Putz an den Wänden verbittert vom Regen. Nur der Wurm im Holz ahnt nichts von der Zeit, die noch bleibt. Komm und spinn ein loses Lied, zieht um dich sein Netz ganz fein und ganz dicht spinnt es dich ein. Du spürst es selbst kaum, schon bist du gefangen, ein trunkener Traum. 24, also macht 16, 24, 14, 5. Was bubbeln Sie herum? Stören Sie mich nicht, ich rechne. Was? Es muss eine Zugangsformel geben, eine Zahl, sowas wie einen Code, irgendetwas mathematisch-logisches, was unsere Existenz hier unten berechenbar, also vernünftig macht, alles in eine Gleichung überführt. Und wenn nichts dabei herauskommt? Und dann haben wir immerhin eine Ungleichung, haben ein Ergebnis. So haben wir nichts. Aber... Bitte stören Sie mich nicht. Ich soll Sie was nicht? Ich soll Sie nicht stören? Das ist ja unglaublich. Psst. Sowas muss ich mir nicht gefallen lassen. Muss ich nicht. So kann ich mich nicht konzentrieren. Ach, Sie können sich nicht konzentrieren. Und ich? Wie geht es mir mit Ihnen? Hä? Haben Sie darüber mal nachgedacht? Ich weiß gar nicht, worüber Sie sich aufregen. Nichts reimt sich mehr. Gar nichts. Ist das meine Schuld? Bevor Sie hier angekrochen kamen, reimte sich alles wie von selbst. War doch nur Unsinn. Das ist die Hölle. Ich muss jetzt wissen, wo Sonja ist. Sie ist schon zu lange weg. Ich habe Jurek gesagt, dass er nach ihr suchen soll. Und Gilles? Der ist euch wohl egal. Er wird in ihrer Nähe zu finden sein. Davon kann man ausgehen. Aber wie beruhigend. Worüber regen wir uns immer auf? Das frage ich mich schon das ganze Leben. Gibt es noch Tee? Tee ist kalt. Das macht nichts. Finde ich auch. Fotografierst du noch, Mascha? Zeig uns doch mal deine neuen Fotos. Sie haben den Baum abgesägt. Nein. Welchen Baum? Den Baum, den Mascha fotografiert hat. Ja, und? Es gab nur dieses eine Motiv. Aber du wirst doch neue Bäume, ein neues Motiv finden. Das Motiv findet mich. Nicht ich das Motiv. So war es immer. Aber so ist es nicht mehr. Kein Motiv mehr? Nein. Antroma! Antroma! Haben Sie das auch gehört? Klar, hab ich. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Was will der hier? Ach, nirgends ist man mehr ungestört. Verschwinden Sie! Please, what are you? Machen Sie, dass Sie fortkommen! Wenn erstmal der Erste hier ist, wird es hier ganz schnell ganz voll. Unerträglich voll. Urtrun! Was hat er gesagt? Woher soll ich das wissen? Ist doch auch egal. Stimmt. Los, hauen Sie ab! Wo sind Sie? Sind Sie hier? Seine Stimme kommt immer näher. Ja. Wir sind einfach still. Dann findet er uns nicht, wenn er uns nicht hört. Ja, er kann uns ja nicht sehen. Hallo? Je vous entends? Je vous en prie, allumez la lumière. Bitte. Come on. Sonja, du bist ja völlig mit Blut geschmiert. Wo kommst du her? Mir wird übel. Wie siehst du aus? Was ist passiert? Wo ist Jill? Sonja, was ist? Wo warst du? Sag doch was. Ihr lasst sie ja nicht zu Wort kommen. Na komm, setz dich hin. Jetzt sag schon, was ist passiert? Wo ist Jill? Fass mich nicht an. Ja, ist ja schon gut. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Was? Wo ist Jill? Er hat mir sein Elfenbein gezeigt. Nein. Wovon redest du, Sonja? Alles ging so schnell. Er war so... Oh, so... Es ist besser, wenn ich zuerst mit ihr allein spreche. Wieso? Sie ist mein Kind. Nein, sie ist kein Kind mehr. Sie ist 40. Sie ist 38. Was ist mit Jill? Er über mir im Auto. Plötzlich ein Knall. Die Scheibe, überall Splitter. Dieser Typ mit einem Hammer. Und wer? Schlug er direkt vor meinem Gesicht ihm mit dem Hammer gegen den Schädel schlug er. Jurek. Was passierte dann? Ich weiß es nicht. Wieso weißt du es nicht? Ich hab geschrien. Was ist mit dir? Tot. Sofort. Du lügst. Jurek. Wo ist er? Er wollte sicher helfen. Sie beschützen. Beschützen? Sie wird vergewaltigt, hat er gedacht. Na klar. Was soll er sonst denken? Wir rufen die Polizei. Wozu denn? Irina hat recht. Jill ist längst in der Grube. Aber das ist doch egal. Ja. Das ist scheißegal. So scheißegal. Scheiße, scheiße. Wenn man es nur wüsste. Wenn man es nur wüsste. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen wissen, wozu das alles ist, wozu diese Leiden sind. Nichts mehr wird im Dunkeln sein, aber bis dahin müssen wir leben. Wir bleiben allein zurück. Wir müssen unser Leben von neuem anfangen. Wir leben weiter und leben einfach weiter. Wir müssen leben. Wir müssen leben. Ich werde es behalten. Was? Das Kind. Welches Kind? Wenn ich schwanger bin von ihm, werde ich es behalten. Das Kind, sein Kind, unser Kind. Du willst ein Kind, Sonja? Das ist ja mal eine gute Nachricht. Aber das ist ja fantastisch. Gratuliere. Habt ihr das gehört? Sonja will das Kind behalten. Na, noch steht es ja nicht fest, ob sie schwanger ist. Sonja, mein Kind, das willst du wirklich tun? Ja, ich werde Mama. Ich bekomme ein Enkelkind. Man könnte fast neidisch werden. Irina, freust du dich gar nicht? Doch, natürlich. Ich fühle mich nur etwas schwach, etwas verwirrt im Moment. Entschuldigt. Du wirst wieder einen Mann für dich finden. Na ja, gewiss doch. Hast du einen Grund, wieder an die Elfenbeinküste zu fliegen? Nach Afrika. Nach Afrika. Afrika. Nach Afrika. Afrika. Nach Afrika. Ich freue mich so für dich. Ich habe immer gewusst, dass ich das noch einmal erleben werde. Plötzlich bekäme alles einen Sinn. Ja, ein Kind. Wird es ein Junge, nenne ich ihn John. Ja. Alles, was du willst. Es soll unser gemeinsames Kind sein. Wir würden von hier fortgehen. Ja, wir werden ein gemeinsames Haus ein aufbauen. Ein neues Haus. Ein neues Leben. Ja, für Sonja und unser gemeinsames Kind. Was für ein glücklicher Moment. Ach, könnte man ihn doch anhalten. Oh, anhalten. Anhalten. Jurek. Ja. Er spielt einfach weiter. Eben noch alles unterm Eis begraben. Versunken die Wiesenwege tief im Schnee. Warm weht der Wind, hebt knarrend alte Äste. Laut bellt ein Hund, der die Welt nicht versteht. Knospen ganz zart erblicken das Licht. Wir treten aus dem Dunkel, das im Vergangenen liegt. Komm und spring ein loses Lied, zieht um dich sein Netz ganz voll und ganz dicht spinnt es dich ein, du merkst es selbst kaum. Schon bist du gefangen, verloren im Traum. Neues Leben oder Die letzten Tage der Olme. Hörspiel von Steffen Thiemann. Was ist das für ein Geräusch? Es wird plötzlich so hell. Spüren Sie das auch? Ja, ich bin ja nicht taub. Woher kommt der Lärm? Oh nein. Was ist? Was haben Sie? Spüren Sie, wie alles vibriert? Ja, doch. Oh, ich spüre ein heftiges Kribbeln. Ich fürchte, den Augenblick abzunippeln. Was? Haben Sie gehört? Es reimt sich. Es reimt sich wieder. Das ist doch jetzt egal. Es wackeln alle Wände. Man spürt, das ist das Ende. Hören Sie auf damit. Mein Freund, nur immer Mut und machen Sie es gut. Aber was? Um Himmels Willen. Nein. Die Grube. Was ist mit der Grube? Zur Angst besteht kein wahrer Grund. Die Grube wird jetzt ausgepumpt. Nein. Das war's dann wohl. Die Rollen und ihre Darsteller: Olga, Tatja Seibt. Mascha, Jutta Wachowiak. Irina, Angelika Thomas. Sonja, Katrin Angerer. Georg, Wolf-Dietrich Sprenger. Harald, Josef Ostendorf. Gilles, Ibrahima Sanogo. Komposition: Max Nagel. Technische Realisation: Corinna Gartmann, Nicole Graul und Angelika Körber. Regieassistenz: Felix Lehmann. Regie: Beatrix Ackers. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017. Dramaturgie: Christiane Ohaus.